Let's pray. Mal beten. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute just Abend. Just beyond the curtain of time. Für diesen Blick hinter den Vorhang der Zeit. Just on the other side is the whole kingdom that is coming. Auf der anderen Seite ist ein Reich, das kommen wird. And we are promised if we study Revelation, we will be blessed. Und uns ist versprochen worden, dass wenn wir die Offenbarung studieren, dass wir gesegnet sein werden. If we just read it, we'll be blessed. Nur beim Lesen wird man schon gesegnet. Father, we ask you tonight to bless these words. Herr, wir bitten dich, dass du diese Worte heute segnest. Lord Jesus, we pray that you would speak to us. Und Herr Jesus, dass du heute zu uns sprichst. These are your words. Das sind deine Worte. Holy Spirit, fill this room. Heiliger Geist, erfüll diesen Raum. Let this be a special moment. Lass dies einen besonderen Augenblick sein. In our lives, we pray. In unserem Leben. In Jesus' name. Bitten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, today we'll start Revelations 2. Heute wollen wir mit Offenbarung 2 beginnen. With the first of the seven churches. Mit der ersten der sieben Gemeinden. And remember, each church speaks of four things. Und erinnert euch oder denkt daran, jede Gemeinde repräsentiert vier Dinge. It speaks of a historical church. Es spricht von einer historischen Gemeinde. It speaks of any church. Spricht von jeder Gemeinde, ist auf jede Gemeinde anwendbar. Any church in history. Die es je gegeben hat in der Kirchengeschichte. It also speaks of a church age. Spricht aber auch von einem Zeitalter in der Kirchengeschichte. And also speaks of characteristics. Und spricht auch von gewissen Merkmalen. That can be in any church. Also Merkmale, die jede Gemeinde haben kann. Or individual. Oder auch bei jedem Menschen gefunden werden kann. And this first church age, Ephesus, we're going to study today. Und diese erste Gemeinde, dieses erste Zeitalter, Ephesus, starts from the time of the apostles, from the ascension of Christ, well, the birth of the church, Acts 2. Da beginnt in Apostelgeschichte 2 dieses Zeitalter. And goes to about the year 100. In etwa ins Jahr 100 nach. This is the apostolic age. Das ist das apostolische Zeitalter. John dies about 96. Also Johannes stirbt ungefähr im Jahr 96. This is the apostolic church when the apostles were present. Das ist also die apostolische Gemeinde, wo die Apostel noch gelebt haben. Now each of the seven churches represents a different thing that we can experience. Und jede der sieben Gemeinden stellt eine Erfahrung dar, die wir machen können. Maybe we'll just review those real quick. Und wir wollen das kurz nochmal wiederholen. We have Ephesus. Wir haben also Ephesus. We have Smyrna. Wir haben Smyrna. We have Pergamus. Pergamus, die Gemeinde dort. Then Thyatira. Thyatira. I'm not the best at spelling. Thyatira, Sardis. Die Gemeinde Sardis. Philadelphia. Philadelphia. And then we have Laodicea. Und dann haben wir noch Laodicea. And we'll study all these throughout the age. Und wir werden die auch alle durch die Zeitalter hindurch the apostolic studieren. Age is going to be which is from till 100 is followed by the age of Smyrna. Und das apostolische Zeitalter wird durch die Zeit von Smyrna which is the suffering church. Die folgt darauf, das ist die leidende Gemeinde. That'll go about 300 years until Constantine. Und das wird in etwa ins Jahr 300 gehen, bis zu Kaiser Konstantin. The church is really going to go through incredible suffering. Und die Gemeinde wird da wirklich unglaubliches Leid durchmachen. Then the church moves from a suffering church to a worldly church or a sensual church. Dann geht die Gemeinde über in eine sinnliche Gemeinde. Once the state takes over, wenn einmal der Staat die Sache übernimmt, the world comes in, so eine Staatskirche wird, dann kommt and die Welt the church mit hinein, is now a sensual church. Und die Welt wird eben sinnlich. Then it begins to adapt all the state church begins to take in all the pagans. Und die Gemeinde nimmt dann all diese Götzen mit hinein. And then it turns into the superstitious church. Und dann wird es in die abergläubische Gemeinde. And then you have the Reformation comes in about 1600s. Also im 16. Jahrhundert ist dann die Reformation. But really it's still a sleeping church. Aber es ist immer noch eine schlafende Gemeinde. And the Lord says, wake up. Und der Herr sagt, wach auf. The Philadelphia church, we could call it the steadfast church. Die Gemeinde in Philadelphia könnten wir die standfeste nennen. If we want to stay with S's. And the church of Laodicea, which is the sickly church. Ist die kränkliche, die kranke Gemeinde. And that's the age that we're in now. Und das ist das Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden. But today we study the church of Ephesus. Aber heute bleiben wir bei der Gemeinde in Ephesus. And the church is to begin with another S. Und nur um dann noch ein Wort mit S zu finden. The Church of Ephesus is the church that serves. Könnte man sagen, dass die Gemeinde in Ephesus die dienende Gemeinde ist. Without joy. Sie dient aber ohne Freude. Now our motto is to serve with joy. Unser Motto ist ja zu dienen mit Freude. The Church of Ephesus was serving without joy. Die Gemeinde in Ephesus hat aber ohne Freude gedient. Now we as a church will probably experience all of these at some time. Wir als Gemeinde werden wahrscheinlich jeden dieser Bereiche irgendwann einmal durchlaufen. Over the lifespan or over a span of 50 years. In einem Zeitrahmen von etwa 50 Jahren. We will move maybe from one and kind of gravitate to another. Werden wir vielleicht von einem dieser Merkmale ins andere übergehen. That sometimes we'll be a church serving without joy. Manchmal werden wir auch eine Gemeinde sein, die ohne Freude dient. Other times we'll be a suffering church. Und manchmal werden wir eine leidende Gemeinde sein. Maybe these Muslims will just be sick of us here and just really start throwing rocks through the windows and vielleicht smashing things at night. Vielleicht sind die Moslems, die uns hier umgeben, irgendwann einmal zu viel und sie fangen an, Steine durch die Fenster zu schmeißen oder sonstiges. Maybe we'll be so effective that we'll bring so many people into the church that a lot of the world will come into the church. Vielleicht wird die Gemeinde irgendwann mal so viele Leute gewinnen, dass auch Menschen kommen, die auch sehr viel von der Welt mit reinbringen. And a lot of these people will bring some of their weird stuff. Und die bringen dann auch ihre eigenartigen Anschauungen mit. And then maybe at some time in our existence we'll just kind of fall asleep. Und vielleicht werden wir auch irgendwann mal einschlafen. We're just all kind of tired and it's sind like wir alle einfach müde. I've been pastor in this church for 45 years und ich sag, and I'm tired. Und ich sag, vielleicht seit 45 Jahren bin ich nun schon Pastor und jetzt bin ich echt God schon says, müde. Wake up! Und Gott sagt, wach auf. Hopefully we can be the steadfast church all the time. Aber hoffentlich können wir eben diese standfeste Gemeinde sein. At least focus on this. Zumindest uns darauf konzentrieren. And never become the sickly church. Und nie diese kranke Gemeinde werden. So let's go to Ephesus and let's see what it says. Also schauen wir uns mal die Gemeinde in Ephesus an und was da geschrieben steht. Verse 1. To the angel of the church in Ephesus write. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. These are the words of him who holds the seven stars. Das sagt, der da hält die sieben Sterne in his right hand. In seiner Rechten. Okay, I believe that those are the seven pastors or seven leaders. Ich glaube, das sind die sieben Pastoren da oder die sieben Gemeindeleiter. They are held accountable. Sie werden zur Rechenschaft gezogen. Romans 11:22. Sie sind verantwortlich, Römer 11:22. Both the kindness and severity of God. Also beides die Güte und den Ernst Gottes. God is very kind to pastors. Gott ist sehr freundlich zu Pastoren. He can be very severe to them also. Aber er kann auch sehr ernst oder ernsthaft werden. They're in his right hand. Sie sind in seiner and rechten takes Hand. It very serious. Und Gott nimmt das sehr ernst. And he walks among the seven golden lampstands. Der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. So there's seven lampstands representing the churches. Also es gibt sieben Leuchter, die stellen die sieben Gemeinden dar. In Asia. And he's walking in the midst. Diese Gemeinden in Kleinasien und er wandelt in ihrer Mitte. They're his churches. Es sind seine Gemeinden. And he's got those seven guys right here, whoever und they are. Diese sieben Menschen hat da in seiner rechten Hand. I know your deeds. Ich kenne deine Werke. That's very important. Das ist sehr wichtig. Because only Jesus knows our deeds. Weil nur Jesus unsere Werke kennt. And he's going to put each of these churches under an X-ray. Und er wird jede dieser Gemeinden durchleuchten. He's going to tell them where they're at. Er wird ihnen nämlich sagen, I'm sure every one of these churches thought that they were Philadelphia. Ich glaube, jede dieser Gemeinden hat gedacht, sie wären Philadelphia. Philadelphia. Wir sind Philadelphia. One of you, that's us. Einer von euch, ja, das sind wir. None of them would say we are Laodicean. Und keiner hätte gesagt, wir sind Laodicea. You'll never drive down the street and see we're the first church of Laodicea. Und man wird nie die Straße runterfahren und so ein Schild sehen, wir sind die erste Gemeinde von no Laodicea. No church in the world calls himself Laodicea today. Keine Gemeinde der Welt nennt sich Laodicea. But most of them are. Aber die meisten sind es. We are in the age of Laodicea. Denn wir sind im Zeitalter von Laodicea. They would say, no, we're the church of Philadelphia. Sagen, nein, wir sind Philadelphia. But Jesus is the one who knows our deeds. He will be the one who will tell us. Aber Jesus ist der unsere Taten kennt und er wird uns auch sagen, wo wir stehen. And he says to these people, your hard work and your perseverance. I know your deeds. Your hard work and your perseverance. Er sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. That word, it's exhaustive work. Das heißt, I know your exhaustive work. Also das bedeutet eigentlich Arbeit, die wirklich auslaugt. And your perseverance, your patience. Und auch deine Geduld. I know that you cannot tolerate wicked men. Und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. It's very important. Und das ist sehr wichtig. That's very important. That you have tested those who claim to be apostles and are not. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. That this is something that needs to happen in churches. We're testing. Und we're constantly testing. Das muss in Gemeinden passieren, dass immer wieder getestet wird, geprüft wird. That you have tested those who claim to be apostles and are not, and have found them false. Dass du die geprüft hast, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. You have persevered and have endured hardships for my name. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen. And have not grown weary. Und bist nicht müde geworden. All this is to be commended. All das It's all good. Es ist alles gut, ja. They work very hard. They persevere. Das ist also sehr gut. Sie halten, they are sie not tolerant of evil men. Sie sind nicht tolerant bösen Menschen gegenüber. They test them and they call them what they are. Sie prüfen sie und sie nennen sie auch so, wie sie sind. They persevere and they endure hardship for the name of Christ. Sie halten aus und sie ertragen auch sehr viel um des Namens Christi willen. They have not grown weary. Und sind nicht müde geworden. Yet I have this against you. Aber ich habe gegen dich, you have forsaken your first love. Dass du die erste Liebe verlässt. Remember the height from which you have fallen. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Repent and do the things you did at first. Tu Buße und tu die ersten Werke. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen. Now that lampstand finally was removed about 400. In the 400 somewhere. Also etwa im Jahr 400 wurde dieser Leuchter dann wirklich weggestoßen. Ephesus was the most powerful of all the churches. Ephesus war die also mächtigste Gemeinde von allen. It was started by the apostle Paul. Sie wurde von Paulus gegründet. It was strong. Es war eine sehr starke Gemeinde. It was big. Eine große it Gemeinde. It was maybe auch. Like their mega church. Vielleicht war das deren mega Gemeinde. Ephesus. Ephesus. And they were just an awesome church. Und sie waren eine unglaubliche Gemeinde. But something happened to them. Aber etwas ist passiert. That can happen to every church. Und das kann jeder Gemeinde passieren. They lost their first love. Sie haben ihre erste Liebe verloren. Now, if you look at all the things that they did. Man schaut euch mal an, all die Dinge, die sie getan haben. It's no coincidence that these two things are in the same chapter. Dann sieht man, dass das kein Zufall ist, dass diese beiden Dinge im gleichen Kapitel stehen. They were very obedient in serving the Lord. Sie waren sehr gehorsam im Dienen, indem sie dem Herrn gedient haben. They worked hard. Sie haben schwer gearbeitet. They persevered. Und haben durchgehalten. They were not tolerant. Sie waren nicht tolerant den Bösen. People who were wrong or evil. Oder den bösen Menschen gegenüber. They endured hardship. They did not grow weary. Also sind nicht müde geworden und haben die Last getragen. They were a first-class church. Sie waren eine Gemeinde erster Klasse. But something happened to them that can happen to our church. Aber denen ist etwas passiert, das uns auch passieren kann. That can happen to each one of us as individuals. Und das kann auch jedem von uns als Individuum they passieren. They lost their first love. Sie haben ihre erste Liebe verloren. And if you look at 1 John chapter 1, und wenn man sich den ersten Johannesbrief Kapitel 1 anschaut, 1 is written around the same time, 1. Johannes 1 wurde in etwa zur gleichen Zeit earlier geschrieben, before Revelation, but to the same group of people, the same age. Also im gleichen Zeitalter zumindest, meaning ein bisschen that früher als die Offenbarung. He was confronting the same problems. Right? Da sah Johannes die gleichen Probleme. The problems we see in the church of Ephesus, we see also in 1 John, also the brief. Probleme, die die Gemeinde in Ephesus hat in der Offenbarung, haben auch die Empfänger des ersten Johannesbriefes gehabt. And if we look at 1 John chapter 4, und wenn wir uns 1. Johannes 4 anschauen, we start with verse 7. Vers 7. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Everyone who loves has been born of God and knows God. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Whoever does not love does not know God. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Because God is love. Denn Gott ist die Liebe. This is how God showed his love among us. Darin ist erschienen die Liebe Gottes. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. And this is love. Darin besteht die Liebe. Not that we loved God. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, but that he loved us. Sondern dass er uns geliebt That's hat. First love. Das ist die erste Liebe. 1 John 4:10. 1. Johannes 4:10. Not that we loved God. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, but that God loved us. Sondern dass er uns geliebt hat. But does that mean that we're not that we don't love God? Bedeutet das nun, dass wir Gott nicht lieben? How do you put that with Romans 8:28? Wie bringt man das mit Römer 8:28 in Einklang? For we know that all things work to the good for those who love God. Dass alle Dinge zum Guten, zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. And here it says not that we loved God. Und hier heißt es nicht, dass wir Gott geliebt hätten, but that he loved us. Sondern dass er uns geliebt hat. Somewhere in this process of being first loved by God. Irgendwo in diesem Prozess, zuerst von Gott geliebt zu werden, and experiencing his energy and filling, und seine Energie und ja, seine einfach gefüllt sein mit ihm zu erleben, ein neues Leben zu erleben, eine neue Motivation, and faith, and love, and hope, und Glaube, Hoffnung, Liebe, and a kingdom that's coming, das Reich, das kommt, wanting to hear the words, well done, dass man das, diese Worte hören möchte, gut gemacht, and wanting all things to work for the good, und eben zu lernen, dass alle Dinge zum Besten dienen, unbelievable opportunity for eternity, und man sagen kann, das ist eine unglaubliche Gelegenheit in Bezug auf die Ewigkeit. We're motivated by the love of Christ, which was demonstrated on the cross. Da ist man eben motiviert durch die Liebe Gottes, die am Kreuz demonstriert and then wurde. We begin to serve the Lord. Und dann fangen wir an, dem Herrn zu dienen. And we serve the Lord with joy. Und wir dienen dem Herrn mit Freude. Remember, that's Deuteronomy. Das kommt ja aus dem 5. Buch Mose. 28:47. 28:47. There was a warning. Und da ist auch eine Warnung dabei. Because you did not serve me with joy. Weil du mir nicht mit Freude gedient hast. Because of the abundance of all things. Wegen dem Überfluss. I will deliver you over to your enemies. Werde ich euch in die Hand eurer Feinde überlassen. God doesn't want us to serve him without joy. Gott will nicht, dass wir ihm dienen ohne Freude. But this is something that happens to us. Aber das ist etwas, was passieren kann. That is very, very subtle. Und etwas, das sehr schleichend kommt. And it came into the church. Und es kam in die Gemeinde. From 33. Vom Jahr 33 an. Over a 60-year period. Und in einer nach einer Periode von 60 Jahren just kind of consumed the church. Hat es irgendwie die ganze Gemeinde infiltriert. Maybe because of the next generation principle. Vielleicht wegen dieses Prinzips, dass da eine neue Generation anbrach. You know, this generation had first-hand experienced the love of God. Ihr seht hier, die erste Generation hatte die Liebe Gottes aus erster Hand erlebt. Blind Bartimaeus was in that church. Ich meine, der blinde Bartimaeus war in dieser Gemeinde und Maria Magdalena. All these, the leper was in that church. Auch dieser Aussätzige. All those people that were healed were in the church here. All diese Leute, die geheilt wurden, oder viele zumindest. And suddenly, then there's the next generation. Und dann kommt die neue Generation, their children, die Kinder, who only maybe hear the stories, die vielleicht diese Geschichten nur gehört haben, but are convinced of them, aber trotzdem überzeugt. But don't really have that first-hand experience of God's love. Aber nicht diese Erfahrung der Liebe Gottes aus erster Hand kennen. But they're very experienced in the church programs. Aber sie sind sehr erfahren in dem, was so in der Gemeinde vor sich ist. And educated in the Word. Und sie sind auch erzogen worden maybe im even Wort. More than their parents. Vielleicht sogar noch mehr als die erste so Generation. So they are very engaged in good deeds. Also sind sie sehr involviert in diese guten Taten. And then something very subtle happens that happens to me and all of us. Und dann passiert aber etwas sehr Verdecktes und das passiert mir und jedem von uns. We are, our life is so filled with good deeds. Unser Leben ist so voll mit guten Taten. I mean, everything you do all day is, I don't know anything else I do but for the church. Ich meine, alles was ich mache eigentlich alles was ich mache ist für die Gemeinde. I mean, it's just everything basically and everything we do, we either work for the family or we're serving somewhere, we're just consumed with serving God. Oder alles was auch Gemeindeglieder machen, ja, sie gehen arbeiten, sie dienen der Gemeinde. Dienen, dass man Gott dient in mehreren Bereichen. And something begins to happen that occurred in Galatians chapter 3. Und dann passiert etwas, was in Galater 3, 1 auch verses 1 through 3. Also Galater 3, 1 and the Apostle Paul said these words, who has bewitched you? Und Apostel Paulus schreibt, wer hat euch verzaubert? Answer me one question. Beantwortet mir eine Frage. Did you receive the Spirit? Habt ihr den Geist empfangen? By doing something? Durch Werke or by hearing something. Oder dadurch, dass ihr etwas gehört habt. By hearing. Und die Antwort ist durchs Hören. It came by receiving from the Lord. Es kam durch das Empfangen vom Herrn. And what happened to the church in Galatians so quickly? Und was der Gemeinde in also der Galatergemeinde so schnell passiert ist? Which is not very long after Christ. Und das ist nicht sehr lange nach Christus gewesen. They had already switched. Die hatten schon diese Wendung vollzogen. And they were so doing oriented. Und die waren schon so auf die Werke konzentriert. Mostly because of the influence of the Judaizers. Wahrscheinlich wegen der Judaisten. Who were pushing them back to the works of the law. Die sie immer wieder zurückgeschoben haben zu den Gesetzeswerken. And we see all that we're doing for the Lord. Und wir sehen all das, was wir für den Herrn tun. And then we say, I hope that God is pleased with me. Und dann sagen wir, ich hoffe, dass Gott zufrieden Lord, ist mit mir. Lord, are you pleased with what I'm doing? Herr, bist du zufrieden mit dem, was ich mache? A life pleasing to you. Ich möchte ein Leben führen, das dir wohlgefällig ist. I want to hear those words, well done. Und ich möchte diese Worte hören, gut gemacht. Now, God is not pleased with everybody. Gott ist nicht zufrieden mit jedem. In Hebrews chapter 3, in Hebräer Kapitel 3, he was very unpleased with that generation. War er sehr unzufrieden mit der Generation. The wilderness generation. Also die Generation, die in der Wüste war. Very unhappy. They were rebellious. Er war sehr unglücklich über sie. Sie waren also in Rebellion. They were disobedient. Und ungehorsam. And they were living in unbelief. Und sie haben auch im Unglauben gelebt. And out of the whole generation that came out of Egypt. Und aus dieser ganzen Generation, die aus Ägypten auszog, only two guys went into the promised land. Kamen nur zwei Männer ins gelobte Land. Out of the whole, and they even wanted to stone these two. Und sogar diese beiden wollte das Volk steinigen. That generation wanted to kill Caleb and Joshua and go back to Egypt. Diese Generation wollte Caleb und Joshua steinigen und zurück nach Ägypten gehen. And God was very displeased with them. Und Gott war eben sehr unglücklich über sie. I don't want to live a life that's displeasing to God. Man sagt aber, ich will kein Leben führen, das Gott traurig macht. I want to repent. Ich möchte Buße tun. Of what I know is wrong. Von den Dingen, wo ich weiß, dass sie falsch sind. Und ich möchte, dass Gott herabsieht und sagt, das ist noch einer meiner Söhne. And I'm pleased with him. Und ich bin glücklich But über in ihn. Our pursuit to please God, aber so in unserem Bestreben, Gott zu gefallen, which can go from a plus 10, das von einer, auf einer Skala von plus 10 bis minus 10 reicht, and we're living somewhere in there, pleasing God somehow. Wir irgendwo da dazwischen leben, we can't confuse that with God's love for us. Dürfen das aber nicht verwechseln mit der Liebe, die Gott für uns hat. Because God's love for us is always a plus 10. Weil die Liebe Gottes für uns immer eine plus 10 always. Ist. Immer. And when we confuse those two, und wenn wir diese zwei Tatsachen miteinander vermischen, dann verlieren wir unsere erste Liebe. When we begin to think that God's love is now the same as, or is God's love is, what's the word, proportional to how he is pleased with me. Also wenn wir anfangen zu denken, dass die Liebe Gottes proportional zu dem ist, wie er auch zufrieden ist so mit mir. So if I really screwed up and I'm living, I feel like a minus 3. Also wenn ich da echt jetzt einen schweren Schnitzer gemacht habe und ich fühle mich wie eine minus 3. Well, that's how I think God loves me. Dann denke ich mir vielleicht auch, naja, das ist jetzt auch so, wie Gott yeah, mich liebt. I mean, I understand, God. I've really messed up, and I understand completely. Ich verstehe das ja, Gott. Ich verstehe das ja. Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ich würde mich auch nicht lieben. And then now we're making God into what we are. Und jetzt gestalten wir Gott in das um, was wir selber sind. God's love never changes. Aber die Liebe Gottes verändert sich nie. Even with this generation. Auch mit dieser Generation. He loved them completely. Die Generation der Wüste, die hat er trotzdem vollkommen geliebt. In Deuteronomy 2:7. Und in 5. Mose 2, Vers 7. This generation who was in unbelief. Wird gesagt über diese Generation, die im Unglauben gelebt hat. Disobedience. Und ungehorsam and war. Rebellion. Und in Rebellion war. Never lacked one thing. Diese Generation hat nie an irgendwas Mangel gehabt. He took care of them. Er hat für sie gesorgt. In their rebellion. sogar in ihrer Rebellion. He fed them every morning. Hatte sie jeden Morgen their clothes never wore out. Ernährt. Er hat, ihre Kleider wurden nie zerschlissen. Fire was there by night. In der Nacht war ein Feuer da, eine Feuersäule, um sie zu and schützen. The cloud guided them by day. Und tagsüber war eine Wolke da. He never forsook them. Und er hat sie nie verlassen und im Stich gelassen. His love never changed. Seine Liebe hat sich nie verändert. So, when we begin to involve ourselves in serving the Lord, also wenn wir damit anfangen, dem Herrn zu dienen, it's so easy to begin to think that God loves me because I'm doing these things. Dann ist es so einfach, in das hineinzufallen, dass ich mir denke, Gott liebt mich, weil ich diese Dinge tue. I'm a plus 10 right now as far as my output. Ich bin im Augenblick eine plus 10. So I don't know what else I could do. An dem gemessen, was ich so tue, mir fällt gar nichts ein, was ich noch machen könnte. Services. Ich gehe zu jedem Gottesdienst. I go to the Sunday school. Auch in die Sonntagsschule. I was down in the basement for 2 weeks. Und 2 Wochen lang war ich im Keller unten. I painted the walls. Und habe alles ausgemalt. I visited someone in the hospital. Habe jemanden im Krankenhaus besucht. I got 5 Bibles. Und 5 Bibeln besitze ich. I pray in the morning, I pray at night, I pray in the car. Und am Abend und morgen und auch im Auto bete ich. I'm just a threshing machine for God. Ich bin wirklich so ein Mähdrescher für Gott. I just love my life. It's fantastic. Und ich liebe mein Leben und es ist vollkommen. And I just feel so wonderful. Und ich fühle mich so gut. I'm a plus 10. Ich bin eine plus 10. And God loves me with a plus 10. Und Gott liebt mich auch wie eine plus 10. And then suddenly I go through a valley. Und dann gehe ich plötzlich durch so ein Tal hindurch. And I'm only a plus 7. Und dann bin ich nur noch eine 7. And I make my mistake. Und ich mache einen Fehler. Oh, yeah, God only loves me with a plus 7, but that's okay. Und der Fehler ist, naja, Gott liebt mich auch nur mit 7. Aber ist ja gut, ist ja nicht so schlecht. It's going to come back. Das kommt schon wieder. You know, I don't pray in the morning right now, but I'll be praying again. Also, im Augenblick bete ich zwar in der Früh nicht, aber das fange wieder an damit. I'm satisfied with a plus 7. Aber mit 7 bin ich auch schon zufrieden. But we don't understand that just that adjustment in our mind. Aber wir verstehen nicht, dass diese kleine Adaption in unseren Gedanken is a big thing. Eine große Sache bedeutet. It's huge. Es ist riesig. For me to say that God only loves me now with a plus 9. Denn wenn ich sage, dass Gott mich nur noch mit einer 9 liebt, I'm already deceived. Damit bin ich schon verführt. I'm already in a great error. Und ich bin schon in einem riesen Fehler verhaftet. Huge mistake. Ein Riesenfehler. It's so big. Der Fehler ist so groß. That this mighty church of Ephesus. Dass diese mächtige Gemeinde von Ephesus. That was the mega church and powerhouse of the first century. Das war wirklich die mega Gemeinde, also wirklich das Kraftwerk im ersten Jahrhundert. Who could discern false apostles? Und sie konnten falsche Apostel identifizieren. They were never weary. Und sie waren nie müde, sind they nie müde geworden. Sie haben Leuten geholfen und haben gedient, poor, haben die Kranken gespeist und zu den Prostituierten every gegangen. Kind of church program you could imagine. Und sie hatten alle diese Gemeindeprogramme laufen, die man sich fantastic nur vorstellen kann. Church, und es war eine fantastische Gemeinde. Aber einen Fehler haben sie gemacht. They believed that God's love was now proportional to what they were doing. Sie haben ab irgendeinem Zeitpunkt geglaubt, dass Gottes Liebe proportional zu dem war, was sie getan haben. And even if they believed it was a plus 10, und selbst wenn sie geglaubt haben, es wäre eine God plus 10, loves us with a plus 10, und sie gesagt hätten, Gott liebt uns mit 10 Punkten, because of all we're doing, wegen all der Dinge, die wir tun, they've already departed. Selbst da hatten sie sich schon entfernt. Because that attitude is now going to be expressed, weil diese Einstellung sich nun ausdrückt, toward the next person who comes in. Und zwar sich ausdrückt gegenüber der nächsten Person, die hereinkommt. God loves us. Gott liebt uns. The cross. Das Kreuz God ist da. God loves us with a perfect 10. Mit einer perfekten 10. It's 10. Awesome. Es ist unglaublich. We God, you see all that we're doing and everything that we're all we stand for. Du siehst alles, was wir tun, all die Dinge, für die this wir einstehen. This is the mighty church of Ephesus. Das hier ist die mächtige Gemeinde the von Ephesus. Apostle Paul started this himself. Apostel Paulus hat sie selbst gegründet. And I was there when he came. Und ich war dabei, als er I kam. I was there. Don't forget dabei. That. I was there. God loves this church. Gott liebt diese Gemeinde. Because we do so much for him. Weil wir so viel für ihn tun. Wow. And you know what happens? That is portrayed toward the next person who comes in. Und wisst ihr, was passiert? Das wird übertragen auf die nächste Person, die hereinkommt. Because the expectation maybe is not seen in the church life from the people who have been there longer. Weil die Erwartung vielleicht nicht von den Leuten gesehen wird, die schon länger in der Gemeinde maybe sind. Maybe we don't notice it. Uns fällt es vielleicht gar nicht auf. But they notice it. Aber diese Neuen, denen fällt es auf. They notice it because they feel they're only loved if they perform. Denn sie spüren auf einmal, dass sie nur geliebt werden, wenn sie auch etwas leisten. And we've lost our first love. Und dann hat man die erste Liebe verloren. Right? We've lost the fact that God loved us first. Denn wir haben verloren, dass Gott die Erkenntnis, dass Gott uns zuerst that geliebt hat. God loves people even when they're not performing anything. Dass Gott auch dann Menschen liebt, selbst wenn sie überhaupt nichts even vollbringen. When they're minus 10. Selbst wenn sie bei minus 10 sind. And incapable of achieving anything. Und unfähig sind, auch nur irgendetwas helping zu tun, in any way, zu erreichen, helfen. God loves them with a plus 10. Trotzdem liebt sie Gott mit 10. And this is the mistake. Und das ist der Fehler. You know, we are so excited about what we do. Wir sind so freudig aufgebracht über das, was wir tun. And it's wonderful. Und das ist ja auch wunderbar. And God wants us to. Und Gott will das ja auch. But there's this very, very subtle thing that comes in. Aber es gibt diese sehr diese schleichende Sache, die hereinkommt. I've often asked God, God, are you pleased with me? Und ich habe Gott schon oft gefragt, Herr, bin ich irgendwie wohlgefällig vor dir? Am I doing what I should be doing? Tue ich wirklich das, was ich tun sollte? Are my priorities right? Sind meine Prioritäten richtig gesetzt? Do I spend time with the right people, or verbringe ich auch Zeit mit den do richtigen I see Menschen? Things correctly? Und sehe ich die Dinge richtig? Or are you up there scratching your head thinking, what in the world is Rob doing? Oder bist du da oben und kratzt dir den Kopf und denkst dir, was macht der Rob da unten eigentlich? God, I want to be pleasing. I want you to look down and say, yep, he's got it. He's pretty close. Aber Herr, ich will ja, dass du zufrieden bist, dass du runterschaust und sagst, ja, er ist nah dran. Yeah, I'm happy. I'm not perfect, but I'm happy. Yes. It's good enough. Er ist nicht perfekt, aber ich bin glücklich. You know. And then you make the switch in your mind. Und dann kommt irgendwann diese Fehlschaltung da im Kopf. Yeah, God, I just want you to love me. Yeah, that's all. Man sagt, Gott, ich will einfach nur, dass du mich liebst. And God says, I've always loved you. Und Gott sagt, ich habe dich aber immer schon geliebt. I love you as much when you are a negative 10. Ich liebe dich genauso, wenn du eine minus 10 bist. When you are a positive 10. Als wie wenn du eine plus 10 bist. Never is affected. Meine Liebe wird nie beeinflusst and werden. Sometimes maybe God needs to let us fall. Und manchmal muss es Gott zulassen, dass wir fallen. So that we can be restored back to first love. Damit wir wiederhergestellt werden können zu dieser ersten Liebe. And maybe there's just times where we go into a wilderness. Und vielleicht gibt's so Zeiten, wo wir in so eine Wüste hineingehen. And God takes our energy away. Und Gott nimmt uns jede Energie weg. And we just start to drop. Und wir beginnen einfach abzusinken. We're thinking, man, I can't believe all that I used to do. Und man denkt sich dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich früher alles gemacht habe. I used to go to the street all the time. Und ich war dauernd auf der Straße. And this and that and this and now I'm just kind of tired. Und dies und jenes und irgendwie bin ich jetzt total ausgelaugt. Just hoping I'm above zero here somewhere. Hoffe, dass ich hier zumindest knapp Maybe über null bin. I can just stay on zero a little while. Vielleicht könnte ich mich ja auf null einpendeln eine Zeit lang. And I think that it's those times where God really comes in. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten kommt Gott herein and wants to reveal Luke 15 to us. Und möchte uns Lukas 15 offenbaren. You know, when that son came back, he was worthless. Als der Sohn zurückkam, war er wirklich wertlos. He had spent all his money, er hatte all sein Geld all his dad's money. Das ganze Geld seines Vaters. And that love that the father showed the son in Luke 15, diese Liebe, die der Vater dem Sohn zeigt in Lukas Kapitel 15, that's first love. Das ist die erste Liebe. And he says to the church here, I want you to repent and go back. Und er sagt zur Gemeinde hier, ich möchte, dass ihr umkehrt, Buße tut und zurückgeht. Like go back to where you fell from. Kehrt zu dem zurück, wovon ihr gefallen seid. Like go back to the time and think about when you used to sense how unworthy you were. Geh zurück zu der Zeit, wo du noch dieses Gespür dafür hattest, wie unwürdig du bist. Like you had such a sense of being unworthy. Du hattest so ein Gespür dafür, dass du unwürdig bist. And yet you received my love. Und dennoch, trotzdem hast du meine Liebe angenommen. But now you kind of sense that you're kind of very worthy. Und jetzt hast du aber dieses Gefühl, dass du sehr würdig bist. You're worthy of my love? Und du denkst, du bist würdig meiner Liebe. Even in your best estate, you're not worthy of my love. Und die Sache ist aber so, selbst wenn du die Bestleistung erbringst, bist du meiner Liebe nicht würdig. We really have to separate these two. Und diese zwei Dinge muss man wirklich voneinander trennen. I want to be pleasing to God. Ich möchte vor Gott wohlgefällig sein. No, this is a different scale. Aber das ist eine andere Skala. I want to respond to his plus 10 love. Ich möchte auf seine plus 10 Liebe and reagieren. I want it to flow into my life. Und ich möchte, dass das in mein Leben überschwappt. And the result of that is joy. Und die Frucht davon, das Resultat, ist die Freude. Remember, because of Deuteronomy 28:47. Denn in 5. Mose 28:47. Because you did not serve me with joy. Da steht ja, dass, weil du mir nicht mit Freude gedient for hast. For the abundance of all things. Wegen der Fülle all der Dinge. I want you to serve me with a thankful heart. Ich möchte, dass du mir dienst mit einem dankbaren Herzen. Right now I have such a wonderful prayer time. Im Augenblick habe ich so eine wunderbare Gebetszeit I've never für die had Gemeinde. It so strong in my life before. Und ich habe es noch nie so stark in meinem every Leben day gespürt. I pray this prayer. Und jeden Tag bete ich dieses Lord, Gebet. Never let me think that I'm praying, that I am praying. Herr, lass mich nie daran denken, dass ich jetzt gerade bete. And let me never project to another person that they should be. Und lass mich nie auf eine andere Person projizieren, dass sie das auch tun sollte. Because this is so much joy, weil das eben so viel Freude macht, so viel Spaß macht, I know, absolutely know it's you. Dass ich ganz sicher weiß, dass das du bist. And when I begin to think it's me, und wenn ich anfange zu denken, like, dass ich das jetzt gerade mache, I am praying, also ich bete jetzt, suddenly I've switched over from one system to another. Bin ich von einem System ins andere übergewechselt. I've become bewitched. Ich wurde eben verzaubert. Because now I'm focusing on me. Weil jetzt schaue ich auf mich. And no longer on the Lord. Und nicht mehr auf den Herrn. It's me. I am producing this. Es geht um mich. Ich bringe das jetzt hervor. So answer me this question. Und beantwortet mir diese eine Did Frage. Did you receive the Spirit? Habt ihr den Geist empfangen? By doing something? Indem ihr etwas getan habt? Or by hearing something. Oder indem ihr oder durch das Hören. And we get it by hearing. Und es ist so, dass wir es durchs Hören empfangen. We listen to the Lord. Wir hören auf den Herrn. And we receive from him. Und wir empfangen auch von ihm. We get alone with God. Wir sind dann alleine mit Gott. We say, God, talk to me. Und wir sagen, Gott spricht zu mir. Tell me how much you love me. Sag mir, wie sehr du mich liebst. Tell me about your faithfulness to Joseph in Egypt. Erzähl mir über deine Treue Josef and your faithfulness to the children of Israel in their disobedience. Und deine Treue zu den Kindern Israels und deren Ungehorsam. Tell me of your everlasting love. Offenbar mir deine Liebe, die Tell nie aufhört. Tell me of the lost son. Erzähl mir vom verlorenen Sohn. Fill me with your love. Und füll mich mit deiner Let Liebe. Let me serve you out of a thankful heart. Lass mich dienen aus dankbarem Herzen. That's what it means to return to your first love. Das bedeutet es, zur ersten Liebe zurückzukehren. To serve the Lord out of a thankful heart. Dem Herrn zu dienen mit einem dankbaren Herzen. For all he's done. Für all die Dinge, die er getan hat. But they moved away from this. Aber sie sind davon abgekommen. Let's go back to verse 4 and we'll close. Im Vers 4 wollen wir noch mal lesen und abschließen. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Remember the height from which you have fallen. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Remember the height from which you have fallen. Gedenke an die Höhe, von der du gefallen bist. Repent and do the things you did at first. Tu Buße und tu die ersten Werke. We could put right there, you served me with joy. Da könnte man rein einfügen, du hast mir mit Freude gedient. For the abundance of all things. Wegen der Fülle all der Dinge, die ich dir gegeben If habe. If you do not repent, wenn du nicht Buße tust, focusing on what you do for me, und wenn du dich auf das besinnst, was du für mich tust, and projecting that toward other people, und das auf andere Leute auch noch überträgst, I will come to you and remove your lampstand from its place. Dann werde ich kommen und deinen Leuchter wegstoßen. And this lampstand could have been removed years before 400. Und dieser Leuchter hätte schon Jahre vor dem Jahr 400 entfernt werden können. That in heaven, und das bedeutet, dass im Himmel, you know, like on a board, there's like lights where God has churches, you know. Also man könnte sich das so vorstellen, dass Gott da so ein großes Brett hat und da leuchten so kleine Lampen auf there's für like die Gemeinden. A green light here and a green light there and da ist ein grünes Lämpchen und da auch. The green light is just turned off. Aber das grüne Licht wird dann einfach abgeschalten. That church no longer represents him. Diese Gemeinde repräsentiert mich nicht länger. Though it may exist for another 100 years. Obwohl sie vielleicht noch 100 Jahre weiter existiert. It's a dead church. Es ist aber eine tote Gemeinde. It's not where he is glorified. Es ist kein Ort, wo er verherrlicht wird. It's not where his spirit manifests itself. Es ist kein Ort, wo sein Geist sich manifestiert. It is now just a monument. Es ist nur noch so eine Art Monument. The lampstand is removed. Der Leuchter ist von seiner Stelle weggenommen in heaven's eyes. In den Augen des Himmels. Though the organization might continue on earth. Obwohl die Organisation auf der Erde vielleicht noch weiterläuft. Okay, let's just close. I will come to you. Okay, verse 6. But you have this in your favor. Vers 6. Aber das hast du für dich. You hate the practices of the Nicolaitans. Dass du die Werke der Nikolaiten hasst. Which I also hate. Die ich auch hasse. Two things about the Nicolaitans. Zwei Dinge noch über die Nikolaiten. They were people who taught grace. Das waren Menschen, die Gnade gelehrt haben. As a license. Als Freibrief. Yeah, like the more you sin. Also das war so eine Art, je mehr du sündigst, the more grace, desto mehr Gnade gibt es auch und empfängst du. There was no sense of purity. Es war kein Sinn von Reinheit da. A reckless kind of a grace. Es war so eine Art von billige Gnade. Whatever, grace covers it. Ja, ist eh wurscht, die Gnade deckt alles zu. 1. Johannes 1, Vers 9. Non-existent, where Christ will cleanse me. 1. Johannes 1, 9 gab es bei den Leuten irgendwie nicht den Gedanken, wo Christus mich reinigt. I confess my sin. Dass ich meine Sünde bekenne. It's just a constant, the sin is never, it's not taken serious. Also die Sünde wird einfach nie ernst genommen. It's just whatever, you know. It's just a very loose teaching on grace. Es ist eine sehr lockere Art, die Gnade zu lehren. But the second thing about the Nicolaitans. Und das Zweite, was diese Nikolaiten betrifft, is that they, it was the teaching on the priesthood. Da ging es auch um die Lehre des Priestertums. Where the priesthood went to the clergy. Wo dann dieser Wechsel vollzogen wurde zwischen Priestertum und and there was a separation from the clergy and the people. Und da gab es eben dann einen Unterschied zwischen Geistlichen so that und Laien. The people had to go to the clergy to go to God. Also musste man zu einem Geistlichen gehen, um dann zu Gott zu kommen. And this is what God hates. Und das ist das, was Gott hasst. Because we are all in Revelation 1. Denn wie es in Offenbarung 1 heißt, sind wir 6. alle. Offenbarung 1, 5 we und 6. Are a priestly people. Wir sind alle ein königliches Priestertum. And all of us have access to God. Und alle haben wir Zugang zu Gott. We don't need the clergy between us. Wir brauchen keinen geistlichen Stand There's zwischen only uns. One mediator between God and man. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. And when somebody plays the role of mediator, und wenn einer diese Rolle des Mittlers einnimmt, it turns into codependence. Dann führt das zu einer Co-Abhängigkeit. A codependent system where you are not encouraged to go to God yourself. Und in dieser Co-Abhängigkeit wirst du selbst nicht ermutigt, direkt zu Gott zu gehen. You have to come to me to go to God. Es bedeutet, nein, du musst vorher zu mir kommen, um zu Gott zu gelangen. It's a healthy church. Aber in einer gesunden Gemeinde atmosphere, und in einer gesunden Atmosphäre and healthy counseling, und auch in einer Seelsorge, die gesund ist, when we encourage go to God and ask him. Dann bedeutet das immer, geh selbst zu Gott und frag du ihn. I don't know. No, go to God and ask him. Wenn einer kommt und sagt, naja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, nein, du geh zu we Gott encouraging und people bitte du Gott um eine Antwort. In their relationship with the Lord. Und wir ermutigen die Menschen, eine direkte Beziehung people, zu Gott zu haben. People like this clergy thing in between, believe aber me. Menschen mögen das, so einen Mittler dazwischen zu haben. They like das that. Könnt ihr mir glauben, das ist angenehm. Children of Israel wanted this. Die Kinder Israels wollten das auch haben. They wanted it with Saul. Sie wollten das mit Saul haben. It's people who want the pastor to play this role. Oder Menschen wollen, dass der Pastor diese Rolle einnimmt. And it becomes a codependent system. Und das wird dann so ein co-abhängiges System. And we all have access to God. Aber es ist ja so, dass wir alle Zugang zu Gott and when haben. We all have access, we all become ministers. Und wenn wir alle Zugang haben, dann sind wir auch alle Priester. Okay, let's close at verse 7. Vers 7. He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Which goes back to the first point. Das geht eben zurück zu dem Punkt 1, den ich genannt habe. It's any church. Es betrifft, kann jede Gemeinde, auf jede Gemeinde anwendbar sein. To him who overcomes, wer überwindet, I will give him the right to eat from the tree of life. Dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Which is in the paradise of God. Der im Paradies Gottes ist. That's another subject. That'll take too long. Das ist wieder ein neues Thema und das braucht es zu lang. Father in heaven. Also Vater im Himmel. We want so much to live in your love. Wir möchten so gerne in deiner Liebe leben. We want to be a people who are pleasing to you. Wir möchten ein Volk sein, das wohlgefällig ist vor dir. Who serve you with all their hearts. Die dir dienen mit ganzem Herzen. Who are obedient to the voice of the Spirit. Die gehorsam sind der Stimme des Geistes. Who are zealous to share their faith. Die auch eifrig sind, ihren Glauben zu teilen. To have helping hands. Die auch helfende Hände to open haben. Up our homes and be hospitable. Dass wir unsere Heime öffnen und Gastfreundschaft zeigen. To teach our children. Dass wir unsere Kinder lehren. To prepare the next generation. Und die nächste Generation vorbereiten. To reach out to people that are on the girdle. Dass sie auch sie wirken kann auf Leute, die am Gürtel sind. To be praying. Die betet. And loving, eine Generation, die liebt und sich sorgt. And Lord, at the same time. Und gleichzeitig. We pray that you would protect us. Beten wir, Herr, dass du uns beschützt. From ever thinking that you love us more. Dass du uns bewahrst, dass du uns mehr liebst, because we do those things. Weil wir diese Dinge tun. Father, we pray for our church today. Herr, wir bitten für unsere Gemeinde heute. And 22 years old. Die 22 Jahre besteht. It's a very young church. Eine sehr junge Gemeinde ist. Lord, we want to complete the course. Herr, wir möchten diesen Lauf vollenden. And we know that we will drift into so many things. Und ich weiß, dass wir in so viele Dinge noch abgleiten werden. Lord, we want to stay focused on you as best we can. Aber Herr, wir wollen uns wollen auf dich schauen, so gut wir eben können. I want to pray for our teenagers tonight. Und ich bete für unsere Teenager, für unsere Jugendlichen. Pray for Gertrude in the hospital tonight. Bete für die Gertrude im Krankenhaus heute Abend. We want to be lifting each other up. Dass wir einander hochheben. We want to be encouraging each other in the love of God. Wollen einander hochheben in der Liebe Gottes, ermutigen. And Lord, we never want to project. Und Herr, wir wollen nie etwas projizieren auf andere. What we are doing. Dass die Dinge, die wir tun, to another, auf einen anderen Menschen. As though it's coming from ourselves. Als ob es von uns selbst kommen würde. Let us serve you with joy. Lass uns dienen, Herr, mit Freude. Because of the abundance of all things. Wegen der Fülle der Dinge, die uns umgibt. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.